Deutschlandfunk. Nachtradio. Guten Abend zusammen. Die Sendung heißt hier im Soundcheck im Deutschlandfunk aus dem Hintergrund in den Vordergrund. Die Soul-Sängerin P.P. Arnold und am Mikrofon ist Knut Benzner. Everything's gonna be alright, P.P. Arnold. Geboren, P.P. Arnold, 1946 in Los Angeles in Kalifornien. Der bürgerliche Name lautete Patricia Ann Cole und bekannt wurde sie später dann natürlich auch als Pat Arnold. Also nicht immer nur als P.P. Arnold, sondern als Pat Arnold. Wir werden darauf zurückkommen, insbesondere dann, wenn es um ihre Arbeit als Background-Sängerin geht. Sie ist eine bekannte Soul-Sängerin. Sie war eine bekannte Soul-Sängerin. Wie das heute aussieht, das weiß ich nicht genau. Arnold gehörte einer Familie von Gospel-Sängern an und begann schon im Alter von 4 Jahren zu singen. Anfang der 1960er Jahre arbeitete sie als Background-Sängerin für Bobby Day. Und nur wenig später bekam sie von einer Bekannten namens Maxine Smith das Angebot, zusammen mit Smith-Freundin Gloria Scott die ehemaligen iCats, also die Background-Band, die Backing-Band von Ike und Tina Turner, zu ersetzen. Das muss eine ziemlich verrückte Zeit gewesen sein damals mit Ike und Tina Turner. Die drei Sängerinnen tourten einige Zeit durch die USA und kam 1966 nach England, wo sie einen Auftritt mit den Rolling Stones absolvierten. Mick Jagger war so beeindruckt von Arnolds Stimme, dass er Stones-Manager Andrew Luke Oldham bat, der Sängerin einen Vertrag bei dessen Immediate Records zu geben. Oldham war einverstanden und Arnold verließ die ICATS, um in London zu bleiben. 1967 dann erschien Arnolds Debütalbum The First Lady of Immediate, also die erste Dame von Immediate, eben von dieser Schallplattenfirma, produziert von Mick Jagger, Luke Oldham und Mike Hurst. Dieser Song Everything's Gonna Be Alright, der kommt von dieser CD und auch der nächste Song kommt von dieser CD. Das ist dann ihre erste Single gewesen. Cat Stevens hat den Song geschrieben, aber ein Hit wurde dieser Song doch für... Ja, für wen wurde dieser Song ein Hit neben P.P. Arnold? Für Rod Stewart, denke ich. P.P. Arnold, das sagte ich, ist 1946 geboren worden, am 3. Oktober. Sie feierte also im letzten Oktober einen runden Geburtstag, den 60. Und wir hören nun eben, The First Cut is the Deepest, P.P. Arnold. Das ist derselbe Song nochmal gewesen, den der gute Automat eingestellt hat. Er springt komischerweise nicht weiter. Ich weiß nicht, wie es kommt. Dann müssen wir das halt eben so machen. Also, nochmal. The first cut is the deepest. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn it apart, and he's taken almost all that I've got. But if you wanna try to love again, baby, try to love again. But I know P.P. Arnold, The Time Has Come, hieß dieser Song, den wir da gerade eben gehört haben. 1967 also erschien ihr Debüt, The First Lady of Immediate, produziert das nochmal von Mick Jagger, Andrew Luke Oldham und Mike Hurst. Die erste Single war The First, kind of The Deepest. Und viele ihrer Songs auf Immediate und darunter unter anderem der Hit, den wir gleich hören würden. Viele ihrer Songs waren von Stephen Marriott und Ronnie Lane von den Small Faces für sie geschrieben worden. Und manchmal war es so, dass die beiden, Steve Marriott und Ronnie Lane, sie auch begleitet haben, also P.P. Arnold. Und gleichzeitig hat sie hier und da bei ihnen gesungen, dazu auch später. Nun hier dieser Hit von ihr, von P.P. Arnold geschrieben, von Steve Marriott und Ronnie Lane. Und dieser Song, der hieß If You Think You're Gonna Groovy. So much for me to do and to know and to be. P.P. Arnold mit einem Song von Steve Marriott und Ronnie Lane, If You Think You're Groovy. Verrückt, wie die Aufnahmen sich heute anhören aus diesen mittleren 60er Jahren, wie verwaschen sie heute klingen, wie unklar. Aber das war durchaus der Sound, der nicht nur in dieser Form für P.P. Arnold galt. Auffallend war bei ihr, dass sie natürlich eine wunderbare Stimme hatte, dass sie aber meist Songs von anderen sang. So auch im nächsten Fall. Der Song ist geschrieben worden von Chip Taylor. Auch dieser Song war ein Hit. 1967, 1968. Und dieser Song von Chip Taylor, den sie sang, Pippi Arnold, der heißt Angel of the Morning. There'll be no strings to bind your hands, not if my love can bind your heart. And there's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the dark. Maybe the sun's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echoes says we've sinned, well, it was what I wanted now. Pippi Arnold, natürlich. Wer sonst? Um die geht's ja im heutigen Soundcheck. Pippi Arnold und Would You Believe. Ich sagte vorhin, dass sie kaum Songs selber schrieb. Der nächste, der ist von ihr. Pippi Arnold und Am I Still Dreaming. Am I Still Dreaming? Pippi Arnold mit einem Song, den sie selber geschrieben hat. Sie ist damals eine zierliche kleine Person gewesen, das wird sie höchstwahrscheinlich immer noch sein. Sie kam gut zurecht in der Welt der Weißen, wenn man das so sagen kann, denn die Welt in England war eine Welt der Weißen. Sie arbeitete dort mit weißen Musikern zurecht, zusammen in der Mehrzahl. Und naja, wie gesagt, sie hatte Erfolg. Dann erschien ihre zweite LP, die hieß Carfunter. Und da gibt es ein klitzekleines Stückchen, gerade mal 26 Sekunden lang. Das hat sie auch selbst geschrieben oder selbst komponiert oder selbst arrangiert. Und dieses klitzekleine Stückchen, das heißt Carfunter One. Und das hören wir jetzt. Der Song dann auch schon zu Ende. Sie kam aus den USA und sie kannte sich natürlich in der Musikszene der USA aus, logisch. Die Beach Boys feierten große Erfolge, nicht nur in den USA, sondern auch in England und auch in der Bundesrepublik. Der Songschreiber der Beach Boys war natürlich Brian Wilson und da gab es einen Song, ein wunderbares Lied von ihnen mit dem Titel God Only Knows. Es geht weiter. How to live without you. Also Gott allein weiß, wie ich ohne dich leben kann. Auch diesen Song, den hat sie gesungen. P.P. Arnold und God Only Knows. Sie singt God Only Knows What I Do Without You. Im Original heißt es in der Tat How to Live Without You. Carfunter, die zweite LP, wurde produziert von Andrew Luke Oldham, wieder von Steve Marriott und Ronnie Lane, den beiden von den Small Faces, und von John Paul Jones, dem Schlagzeuger von Led Zeppelin. Die beiden größten Bands in England waren in dieser Zeit sicherlich die Beatles und die Rolling Stones, oder umgekehrt, die Rolling Stones und die Beatles. Und so war es nur natürlich, dass P.P. Arnold auch Songs von diesen beiden sang. Ganz logisch. Von den Beatles hat sie ein paar Songs gesungen und von den Rolling Stones auch. Von den Beatles unter anderem diesen hier. P.P. Arnold und Eleanor Rigby. Die Rolling Stones nun schon erwähnt wurden, hören wir gleich auch einen Song von ihnen. Eleanor Rigby, P.P. Arnold. Und nun also zu den Rolling Stones, beziehungsweise zu einem Song, den sie von ihnen gesungen hat. As Tears Go By, P.P. Arnold. Children play. dazu ein paar Aufnahmen, bei denen sie gesungen hat. Sie ist ungeheuer produktiv gewesen, Ende der 60er und Anfang der 70er. Sie hatte eine eigene Band, die hießen die Blue Jays. Dann hatte sie eine eigene Band, die hießen The Nice, bei dieser Band tatsächlich Keith Emerson spielte, also später ein Mitglied dieser Band, die wir als The Nice kennen. Sie tourte mit Jimi Hendrix, den Who, den Kinks, David Bowie und Blind Faith. Diesen Hit, den sie dann noch hatte, Angel of the Morning, den haben wir gehört, und dann geriet Immediate, also ihre Schallplattenfirma, in Schwierigkeiten und verschwand von der Bildfläche. Arnold unterschrieb bei Polydor, veröffentlichte zwei Singles, beide produziert von Barry Gibb, und wie gesagt, sie sang bei anderen. Und zwar eine ganze, ganze Menge. Einer davon war ein Mann namens John Henry Dayton, geboren in London 1940. Bekannt wurde er als Chris Farlow. Farlow, der Nachname deshalb, weil er erinnern sollte an den Jazz-Gitarristen, an den US-amerikanischen Jazz-Gitarristen Tal Farlow. Chris Farlow also, dann später bei Colosseum, hatte damals eine Band, in der spielten Albert Lee zum Beispiel, Carl Palmer, Tony Ashton und so weiter und so fort. Und Chris Farlow hat einen Hit, Reach Out, I'll Be There, geschrieben von Holland Dozier Holland. Und bei diesem Song sang B.B. Arnold, und im Hintergrund natürlich, in den Backgrounds. Aber wie auch immer, wir hören diesen Song, Reach Out, I'll Be There, von Chris Farlow mit B.B. Arnold. Yeah. wants to jump into your fire. You are a look in your eye, a dream passing by in the sky. Oh, I don't understand. And all I need is treat me like a man. Cause I ain't no tribe. Take me like I am. Band, das war Steve Marriott, Ronnie Lane, Ian McLagan und Kenny Jones. Also die Small Faces, 1965 gegründet. Das war eine Aufnahme aus dem Jahr 1968. Der Song, ich hatte ihn schon erwähnt, der hieß Tin Soldier. Und nun hören wir bis zu den Nachrichten noch ein Lied von ihr, von Nick Drake, von einer LP, die 1970 erschien. Der Song heißt Brighter Later. Nick Drake und P.P. Arnold natürlich. Thank you. may seem stranger than Sunday, changing to Monday. Nobody knows how cold it flows, and nobody feels worn down ears. Nobody's eyes. Deutschlandfunk.